Beobachten Sie Ihren Heino nicht zu kritisch, Frau Quaas. Mit der Hauptsachbearbeiterin muss man sich gut stellen. Die eigene Frau bleibt für die Nebensachen liegen. Seien Sie zufrieden, dass Sie nicht seine ellenlangen Berichte tippen müssen. Das genügt schon, dass ich sie mir anhören muss. Jedes Mal, wenn er von einer Dienstreise zurückkommt. Das habe ich mir bei meiner Hochzeit auch anders erträumt. Sind Sie auch so viel unterwegs? Bei der Hochzeit stellt man sich manches anders vor. Oh, entschuldigen Sie. Heino sagte ja, dass Sie gerade erst geschieden sind. Es widerfährt einem so mancherlei im Leben. Nehmen Sie es nicht so schwer. Ich habe das auch schon mal hinter mir. Wissen Sie, meine geschiedene Frau, sowas von kleinlich, eifersüchtig. Das ging einfach nicht mehr. Und jetzt? Na jetzt? Jetzt geht's schon wieder. Da bin ich ganz sicher. Sie sind mir ja ein schlimmer Herr Schelmeier. Nennen Sie mich einfach Wulf. Wie der böse Wolf, nur mit U. Der Heino hat mir überhaupt nicht erzählt, was für einen netten Kollegen hier das Zimmer teilt. Ich wüsste mancherlei, was ich gern mit Heino teilen würde. Weshalb tanzen wir eigentlich nicht? Ehrlich geteilt. Ein Kriminalhörspiel von Jan Eick. Wie schön, dass du so gut über seine Dienstreisen Bescheid weißt. Wenn er doch mal unverhofft zurückkommt. Ach, der ist langweilig wie die Reichsbahn. Noch nie ist er eine Minute früher als angekündigt erschienen, ne? War er auch schon so langweilig, als du ihn geheiratet hast? Da hat er sich noch verstellt. Wer konnte ich denn ahnen, dass ich das 7 Jahre lang aushalten muss? Und deine erste Ehe? Wie lange hat die gedauert? Das war nur Kinderei. Außerdem fing der an zu trinken. Dann komm, mit dir ist das endlich etwas ganz anderes. Du bist ein richtiger Mann. Jung und dynamisch. Weißt du, ich habe drüber nachgedacht, ob ich mich nicht besser versetzen lasse. Ich kann nicht dauernd Heinos Gesicht sehen. Wenn er nicht gerade auf Dienstreise ist. Du? Ich hoffe, du versetzt mich nicht. Ich meine, wenn es ernst wird. Hat er was? Du willst dich scheiden lassen? Na, freust du dich, ja? Du, ich habe für Silvester ein Zimmer im Neptun bestellt. Für 2 Personen. Die haben da ganz besondere für Hochzeitspaare. So eine Scheidung, Das ist nicht so einfach. Mit Heino bin ich damals nur nach Schmiedefeld gefahren. Und mit meinem ersten zum Camping an die Krampe. Die Scheidung ist nur eine Formalität, wenn man sich einig ist. Ihr seid euch einig? Du und Heino? Na, die Güttertrennung wird bestimmt ein Problem werden. Siehst du, mit ihm. Siehst du, so einfach ist es doch nicht. Ach was, der soll froh sein, wenn er mich so billig los wird. Du hast ihm doch nicht etwas gesagt. Keine Sorge. Ach. Und du brauchst dich ja nun wahrhaftig nicht zu verstecken. Jede Frau, die uns beide sieht, wird mich beneiden. Ja, sag mal, freust du dich kein bisschen? Gundula, bitte, bitte versprich mir, dass du mit allem noch wartest. Wenigstens, bis ich im Kombinat versetzt bin, ja? Mein süßes Schaf, versprechen kann ich dir überhaupt nichts. Weißt du, ich bin nach der Scheidung ziemlich abgebrannt. Ich habe nicht mal ein vernünftiges Auto. Ach, wenn du wüsstest, wie mich dieser pedantische Heino immer wieder auf die Palme treibt. Oh, komm, tröste mich. So eine alte Rostlaube ist doch kein Anfang für uns. Und die nächste Anmeldung läuft auf den Namen einer Geschiedenen. Dann gehen wir eben zum Automarkt. Sie müsste jetzt gerade dran sein. Mit einem Wartburg. Und sie hat nicht mal einen Führerschein. Einen Wartburg? Ist sie sehr sauer auf dich? Eigentlich nicht. Aber woher soll ich das Geld nehmen? Meine alte Pappe habe ich für die Scheidung auf 3,5 taxen lassen. Da kriege ich nicht mehr als 7. Schalte mal bitte das Licht ein. Was ist, dann kommt jemand? Psst. Hier. Nimm das. Ich wäre verrückt. Das sind ja lauter Fuffis. 9000 Mark. Steck sie gut weg. Wo hast du die? Da gibt dir eine Dame im Bett 9000 Mark. Und du hast nichts Besseres zu fragen, als woher hast du die? Wir verdienen beide gut. Hm, das ist nicht dein Ernst. Heino ist geizig wie ein Hauptbuchhalter. Nur nicht so klug. Naja, eben wie die meisten Männer. Aha. Nenne, guck mich doch nicht so an. Das war doch seit langem klar, dass es nichts mehr wird mit ihm und mir. Da muss man eben für alle Eventualitäten sorgen. Und er hat nichts gemerkt, wenn du das Geld 50 Mark scheinweise beiseite gebracht hast? Eigentlich darf man ja seine kleinen Tricks nicht verraten. Aber man kann eben auch 340 Mark vom Konto abheben und die Bluse im Ex hat eben nur 195 gekostet. Du, wenn das rauskommt in der Scheidung, dann muss der Staatsanwalt eingreifen. Mein Anwalt hat mich da genau belehrt. Ach, von diesem Geld wissen nur zwei Menschen etwas. Du und ich. Das sind wirklich 9000 Mark. Wolfi, bist du hierher gekommen, um Geld zu zählen? Hm? Unwiderruflich, das war der letzte Sonntag, an dem du mich zu deiner Mutter mitgeschleppt hast. Gundula, ich gebe ja zu, heute war sie besonders schlimm. Wir werden auch mal alt. Wir? Ich nicht mit dir, mein lieber Heino. Glaubst du, ich warte den Tag ab, an dem du auch so verkalkt bist wie deine Mutter? Nimm dich in Acht, Gundula, es ist das gute Rutschenreuter-Service. Es wäre sicherlich nicht so schlimm mit dir geworden, wenn sie Enkelkinder hätte. Nur fang doch damit an. Jetzt bin ich schuld, wie? Kannst dich ja scheiden lassen deswegen. Mein Gott, ich bin nicht der König von Schottland. Brauch nicht unbedingt deinen Thronfolger. Na, Schottland wäre schon passend für dich. 24 Ballett. Lass mich bitte in Ruhe die Lottozahlen sehen. So sieht dein Leben aus. Von Sonntag bis Mittwoch und von Mittwoch bis Sonntag. Warten auf die Lottozahlen. Wie ich es 7 Jahre mit dir ausgehalten habe, das verstehe ich selber nicht. Du bist ja noch schlimmer als deine Mutter. Du hast deine Friseurtermine, deine Kosmetik und deinen Ex und mir bleiben eben meine Lottozahlen. Deswegen brauchen wir uns da nicht jeden Sonntag zu streiten. Das nennst du Streit. Da sieht man mal wieder, was für ein Spießer du bist. Zum Donnerwetter, lass mich jetzt in Ruhe fernsehen. Begraben lassen kannst du dich mit deinem Fernseher. Ich habe endgültig die Nase voll. Wem sagst du das? Die Kiste ist ja wohl das Einzige, worauf du bei der Gütertrennung Wert legst. Das wollen wir erst mal sehen. Und hier noch einmal die Zahlen in geordneter Reihenfolge. 5, 8, 12, 19, 24. Ich wiederhole. 5, 8, 12, 19, 24, 12... Das gibt es doch und gar nicht. Wie immer die Frage an unsere Justiziarin Frau Nottebohm. Gundula! Mein Gott, die Frau hört einen nicht mal, wenn. Gundula! Was brüllst du hier herum? Hast du es dir überlegt? Was sollte ich mir überlegen? Ob du mit der Scheidung einverstanden bist. Meinst du nicht, dass wir es noch einmal miteinander versuchen sollten? Ich meine, vielleicht ganz neu beginnen. So schlecht scheinen mir die Aussichten im Moment gar nicht zu sein. Ah ja? Wenn deine holde Mutter je das Zeitliche segnen sollte, erbst du das gute Rutschenreuter. Nein, mein Lieber, darauf darfst du getrost alleine warten. Na, wenn du meinst. Besser ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Das habe ich von meiner Mutter gelernt. Hast du dir schon mal Gedanken über die Gütertrennung gemacht? Das kann ja wohl unter intelligenten Menschen kein besonderer Staatsakt sein. Auf dem Konto ist sowieso nichts drauf. Dafür hast du ja stets gesorgt. Ich habe schließlich genauso Geld verdient wie du. Nur hast du in deinem Leben noch keine einzige Mark zurückgelegt, es sei denn von meinem Geld. Wo sind eigentlich die 200 Mark geblieben, die du aus meiner Hemdentasche genommen hast? Das ist so typisch für dich. Sogar die Prämien von mir zu verheimlichen, ja? Prämienmittel gehen ohnehin nicht in die Gütertrennung ein. Es sollte eine Überraschung werden. Wo hast du das Geld gelassen? Das Geld gelassen. Inzwischen war Weihnachten, falls du dich erinnerst. Hast du keinen Gänsebraten gegessen? Das magere Viech hat 27 Mark und 80 gekostet und da hast du meiner Mutter noch die kleine Keule vorgerechnet. Wo ist der Rest? Den Rest. Du gibst mir den Rest mit deiner schäbigen Kleinigkeit. Glaubst du, ich habe mir mit deinen paar Pimperlingen Leben in Luxus geleistet? Verrechne es für die Miete, solange du noch hier wohnst. Oder ziehst du lieber gleich zu deiner Mama zurück? Du scheinst es ja sehr eilig zu haben. Das ist doch klar. Die Wohnung gehört mir. Du behältst das Auto und deinen geliebten Fernseher, damit dir deine Lottozahlen nicht entgehen. Musik. Also in 2 Wochen wieder, Riekchen. Dann fährt Papi mit dir nach Potsdam. Da gibt's ein wunderschönes Schloss von einem richtigen König. Fahr bloß nicht so weit mit dem Kind. Nicht, dass euch noch irgendwas passiert mit deinem alten Auto. Gut, dass du davon anfängst. Ich hätte da noch was zu bereden mit dir, wegen dem Auto. Da gibt's wohl kaum etwas zu bereden zwischen uns. Du besitzt das billigste Auto der Welt, 3.480 Mark des ehemals gemeinsamen Vermögens. Da lachen selbst die Hühner. Das ist der ehrliche Taxpreis. Darauf habe ich doch keinen Einfluss gehabt. Naja, Taxpreis. Das hat dir dieser gerissene Anwalt eingeredet, hm? Ich weiß doch, wie alte Autos gehandelt werden. Mein Anwalt hat gesagt, du bekommst mindestens 6, wenn du es verkaufst. Ja, und der selber fährt eine Zitrone für 36. Für 6 kann er den Wagen sofort haben. Im Ernst, Annelie. Ich brauche ein neues Auto. Du siehst ja, es wäre auch für das Kind besser. Ich denke, wir sind miteinander finanziell quitt. Und zu deinem Vorteil, will mir scheinen. Aber die Anmeldung läuft auf deinen Namen. Dafür bin ich also gut. Annelie, du kaufst dir doch gar kein Auto. Das weiß ich noch nicht. In ein paar Jahren vielleicht. Hör zu. Du bekommst meine Anmeldung. Wir machen es schriftlich. Einverstanden? Ich habe gehört, dass jemand eine Anmeldung für 1.000 Mark verkauft hat. Du hast die Wohnung behalten. Du hast hier draußen das schöne Grundstück. Und ich gönne noch weitere 5 Jahre mit diesem Schrotthaufen durch die Gegend. Okay. Ich will deinem Glück nicht im Wege stehen. Sag mal, woher willst du denn überhaupt das Geld für einen Wartburg nehmen? Mir reicht nur ein Trabant. Dann fehlen dir trotzdem ein paar Mark. Oder hast du etwa vor der Scheidung etwas beiseite gebracht? Wulf, mein Anwalt hat gesagt, es wäre strafbar. Annelie, müssen wir denn immer von so unangenehmen Dingen reden, wenn wir uns mal sehen? Sei ganz beruhigt, ich brauche mir das Geld. Und sieh an, die neue Braut ist reich. Herzlichen Glückwunsch. Ich bekomme das Geld von einem Kollegen. Und von diesem Heino etwa? Ich denke, der ist so knausrig. Pass auf, ich mache den Vorschlag. Wenn ich die alte Pappe hier günstig verkaufen kann, gehört dir die Hälfte zwischen Taxpreis und Erlös. Ist das fair? Du brauchst mich mit deinen Plüschaugen gar nicht so anzugucken. Das zieht bei mir nicht mehr. Trotzdem, irgendwas ist faul, wenn du so großzügig tust. Endlich kommst du, wird ja Zeit. Bist du so aufgeregt? Das kann man wohl sagen. Dazu ist keine Zeit, ich muss gleich los zu einer Revision nach Nassau. Auf die Bahamas? Haha, im Erzgebirge. Mindestens 3 Tage. Irgend so ein Ferienobjekt, wo dauernd Inventurdifferenzen auftreten. Du, da könntest du doch gleich mal rumhorchen, ob ich irgendwo meinen Trabi günstig loswerde. Du lässt einen ja nicht zu Wort kommen. Es gibt im Augenblick Wichtigeres als deinen alten Wagen. Den nimmt dir das Verkehrsmuseum jederzeit ab. Ich hab dir doch erzählt, ich brauche das Geld für den Wagen. Nun höre mir bitte mal genau zu, mein lieber Wulf. Ich habe dir 2 wichtige Neuigkeiten mitzuteilen. Jetzt geht's zuerst die Unangenehme. Ich habe im Lotto gewonnen. Ja, schon am vorigen Wochenende 23.837 Mal. Mensch, es geht heim! Manchem läuft von der Nase direkt in den Mund. Kannst du meinen Ärger verstehen? Ärger ist gut. Manchmal gibt es 60 oder 80.000. Ja, du tippst eben die falschen Zahlen. Was heißt die falschen Zahlen? Die richtigen, alle 5. Sonst hätte ich ja nicht gewonnen. 5, 8, 12. 12? Ja. So was tippt man nicht, wenn man hoch gewinnen will. Die Zahlen bis 12 sind überhaupt erstmal tabu. Weshalb denn das? Mensch. Jeder tippt das Geburtsdatum von seinem Tante Trutchen oder so. Verstehst du das? Auf Monatszahlen gibt's keine Quote. Darauf wäre ich nie gekommen. Es ist das Geburtsdatum meiner Frau und meiner Mutter. Ein Stier und ein Löwe. Da meine höchste Zahl ist die 24. Ja, das sieht ja ähnlich. Meine Mutter ist nun mal nicht jünger. Jahrgang 24. Ich meine, deine Frau, bist du nicht Anfang 30? Ich spiele die Zahlen ja schon länger. Jetzt werde ich sie ändern. Da kannst du Gift drauf nehmen. Kein 12. Mai mehr, das ist ein für alle Mal vorbei. Das nämlich ist die zweite Neuigkeit. Und auch keine ganz unangenehme im rechten Licht betrachtet. Wir sind übereingekommen, uns scheiden zu lassen. So plötzlich? Das macht dann 11.858? Hm. So weit kommt es. Hab ich mich 7 Jahre lang Sonntag für Sonntag von ihr beleidigen lassen, um jetzt den ersten größeren Gewinn ausgerechnet mit ihr zu teilen? Solange ihr verheiratet seid, gehört ihr die Hälfte. Und vorausgesetzt, sie erfährt etwas davon. Du, das ist nicht erlaubt. Das ist eine Strafbarkeit. Kein Mensch außer dir und mir weiß etwas davon. Und das wird auch so bleiben, oder? Es sind ausgerechnet ich. Weil du ein echter Freund bist, Wulf. Genügt dir das? Und weil ich den Lottogewinn bereits auf deinen Namen angemeldet habe. Das ist verrückt. Ich habe alles bis ins Kleinste durchdacht. Du hast mir selbst erzählt, dass du das Geld für einen Wartburg nicht beisammen hast. Du holst meinen Gewinn ab und kaufst dein Auto, klar? Nein. Mir genügt der Trabi. Hab dich nicht so. Den Wartburg wirst du immer wieder günstig los, wenn es drauf ankommt. Das geht nicht, Heino. Ich habe dich für einen Freund gehalten. Heino, wir sind gute Kollegen gewesen, all die Jahre, ja. Aber so viel Geld, Mensch. So genau kennst du mich vielleicht gar nicht. Gut genug. Da sei unbesorgt, mein Lieber. Ich schaue dir ins Herz. Und über die Rückzahlungsbedingungen oder den Wagen werden wir uns einig, Wulf. Du bist der einzige Mensch, den ich im Augenblick rückhaltslos vertrauen kann. Du, ich weiß wirklich nicht. Und deine Mutter? Überleg doch mal. Was soll die von mir denken, wenn ich mit 23.000 Mark ins Haus falle? Heino, ich kann das nicht. Du kannst nicht, du musst, es geht gar nicht mehr anders. Nun melde dich endlich und sage, ich bin schon weg. Schöner. Nein, der Kollege Quas ist bereits unterwegs. Siehst du, und genauso korrekt wirst du alles andere erledigen. Hier ist der Lottoschein. Bis dann, mein Lieber. Aber vertue das Geld nicht mit leichtsinnigen Frauen. Hallo, hallo! Ach, du bist. Oh, ich habe gestern den ganzen Abend auf dich gewartet. Du weißt doch, dass Heino unterwegs ist, hm? Entschuldige, der hat so viel in die Ohren. Der neue Wagen. Ich bin den alten noch nicht mehr richtig los. Na, du wirst ihn schon günstig abgestoßen Ach, haben, ist gut, das 11 Jahre alt fliegt erstmal ab. Ja. Mein Gott, das wird aber auch Zeit, dass du aus dieser engen Bude hier herauskommst. Ach, wird schon werden. Komm, was machen. Sag mal, du hast doch aber wenigstens den Neupreis rausgeholt, oder? Mein Gott, dass ich immer an Männer mit so wenig Unternehmungsgeist geraten muss. Heino hat auch über auf den 5er im Lotto gewartet. Ich hoffe nur, der Käufer kommt bald mit dem Geld. Und wann holst du den neuen Laden ab? Ja, weißt du, der steht schon vor der Tür. Der rote Wartburg? Mit dem Schiebedach? Mhm. Oh, das ist ja absolut... Ich dachte... Ja, ich auch. Aber, naja, ich habe dann doch mehr Geld zusammengebracht, als ich ursprünglich... Ich meine, ein Wartburg ist eben doch besser als ein Trabi, oder? Oh, Wulf, du bist echt süß. Wenn du wüsstest, wie du mir fehlst, jetzt, wo alles... Sag mal, wo hast du auf einmal so viel Geld her? Ja, das hat mir jemand geliehen. Freund von mir, weißt du? Der Paul. Ja, der Paul! Den kenne ich schon seit Jahren, den Paul. Habe ich dir noch nie von ihm erzählt? Ach, ich werde alle deine Freunde kennenlernen. Nur anzupumpen brauchst du sie wirklich nicht. Das verdirbt die beste Freundschaft. Wenn spätestens morgen der Käufer das Geld für den Trabi bringt, bekommst du deine 9.000 sofort wieder. Wer wird denn jetzt von Geld reden, wo wir so ein herrliches neues Auto haben? Komm her. Oh. Du, ich habe noch eine Überraschung für dich. Eine angenehme? Heino ist mit der Scheidung einverstanden. Du scheinst dich ja überhaupt nicht zu freuen. Du, das ging überraschend leicht. Von dir war keine Rede, falls du davor Angst hast. Ich weiß. Ich meine... Du weißt... Er hat es mir selber erzählt, dass er, also, dass, ihr euch scheiden lasst. Er hat es dir erzählt? Ha, das ist der größte Witz. Und du lässt mich eine ganze Nacht lang warten? Sei mir nicht böse. Du. Moment mal. Lass es doch klingeln. Oh, das könnte der Käufer mit dem Geld sein. Hallochen, na? Alles okay? Moment, Moment. Nicht so laut, ich habe Besuch. Was denn, und sie schläft schon? Na, du bist mehr einer. Nun mal zur Hauptsache, ist alles klar gegangen mit dem Geld und mit dem Wagen? Ja, ja, das ist alles klar, ohne Probleme. Du, wir können ja morgen drüber reden. Sieht flott aus, der Wagen. Wie die Feuerwehr. Meine Gundula fand so ein knalliges Rot-Tot-Schick, passt angeblich gut zu ihren schwarzen Haaren. Oder ist deine neue Blonde? Naja, es geht mich ja nichts an, wer in dem Wagen mitfährt, den ich sozusagen finanziert habe. Du, ich kenne die Dame schon länger. Dann viel Glück. Ich werde mich nicht so schnell wieder auf was Festes einlassen, das sage ich dir. Das ist möglicherweise auch besser so. Hören Sie an, sie trägt die gleichen Schuhe wie meine Frau, nicht gerade billig. Weißt du, wie das mit der Mode ist? Merkwürdig. Und die gleiche Jacke auch. Weißt du, die hat sie sich voriges Jahr in Ungarn gekauft. Die Frauen sind immer aufs Gleiche aus. Und diese Tasche war ein Weihnachtsgeschenk von mir. Hey, du kannst doch nicht in einer fremden Damentasche herumwühlen. Fremd? Und was ist das hier? Ein Personalausweis. Quas Gundula Brigitte Elfriede. Heino, du lass dir das erklären. Deine Frau ist nur gekommen, sie wollte sich von mir beraten lassen. Wegen eurer Scheidung. Verstehst du? Und dazu musste sie sich die Schuhe ausziehen. Ja, das... Du glaubst du nicht im Ernst? Hast du nicht gesagt, du kennst sie schon lange? Jetzt wird mir alles klar. Und ich renn viel liefere dem feinen Pärchen auch noch den Wartburg in der passenden Farbe frei Haus. Du hast mir das Geld doch gegen meinen Willen aufgedrängt. Ich durchschaue alles. Alles. Wie Schuppen fällt es mir von den... Schelmeier, du bist der erbärmlichste Mensch, der mir in meinem Leben je begegnet ist. Ich könnte Mach dich... Mach keinen Unsinn, Heino. Ich hab mal geboxt, du weißt das. Ich darf dir gar nichts tun. Vergiss das. Ich werde mich vergessen, worauf du dich verlassen kannst. Nun lass dir doch erklären, ich... Einem abgefeimten Betrüger habe ich vertraut. Ihm mein Innerstes offenbart, einem Ehebrecher. Wie lange geht das schon mit euch? Ein Jahr? Noch länger? Seit dem Betriebsfunding erst sind wir uns... Naja, wenig... Bin ich näher gekommen. Ich wollte nicht, dass das so weit geht. Ehrenwort, weißt du, Gundula, das ist eine sehr ungewöhnliche Frau. Und an eurer Ehe stimmte längst nichts mehr. Du hast das selbst oft genug erwähnt. Also habt ihr kaltblütig beschlossen, mir Hörner aufzusetzen wie einem Ochsen und mich zu melken wie eine Kuh? Von jedem hätte ich so etwas erwartet. Nicht von dir, gib es nur zu. Die Frau ungewöhnlich oder nicht, ist doch piep egal. Dir geht es um das Geld. Du redest doch keinen Quatsch. Gundula? Jawohl. Von welchem Geld ist hier die Rede? Ihr habt mich ganz schön aufs Kreuz gelegt. Heino, kennst du mich so schlecht? Wolfi, willst du dich mit dem verbrüdern? Was hast du ihm erzählt? Kein Wort. Was wird er mal mit dem Geld sein? Was gibt's da noch zu erzählen? Ich sehe auch so durch. Was denn für Geld? Was sind das für Manipulationen? Du kannst nichts beweisen. Gib dir keine Mühe. Das wird sich herausstellen. Ja? Annelie, du kommst nicht sehr gelegen. Ja, das glaube ich. So leicht bin ich nicht zu übertölpeln, mein Lieber. Vor 2 Monaten weist du dem Gericht die leeren Taschen vor und jetzt steht der neue Wartburg vor der Tür auf meine Kosten. Wie kommen Sie darauf? Hat er das Geld von Ihnen? Keinen roten Heller würde ich so einem anvertrauen. Das ist mein Kollege Heino Quasi, das ist seine Frau. Ich dachte, es wäre die neue, die deinen Wartburg finanziert hat. Sagen Sie mal, was glauben Sie denn von mir? Also den Wartburg hat Wolf gewissermaßen... Naja, die Eigentumsverhältnisse wären aber noch zu klären. Die Eigentumsverhältnisse sind völlig klar. Der Wagen ist auf meinen Namen und auf meine Anmeldung gekauft. Was und ich damit sagen? Er gehört mindestens zur Hälfte mir. Oder? Kannst du etwas anderes beweisen, Wolf? Ich soll nichts beweisen. Ich will auch nichts beweisen. Meinetwegen gehört der Wagen zur Hälfte dir. Wolf, du kannst doch nicht... Das wär's Beste. Du brauchst nur Ja zu sagen. Oder widerspricht dir jemand? Also das ist doch wohl so. Das geht das doch nicht. Wolf, ich sag erst Ja, wenn wir alleine sind. Wir brachten Ehrlich geteilt, ein Kriminalhörspiel von Jan Eick. Dramaturgie Joachim Herz-Glombitzer. Es spielten